das Glück angespielt. Da du nur weißt, dass du dich mal kannte, wo ich so finde. Ihr bietet mir, wie eine Masse der Latine, sich zum Vino warte, ich hab ne geile Vino ganz am Ende. Soll der Kinder gut der Plan, soll der Kinder gut der Plan, soll der Kinder viel am Ende, soll der Kinder viel am Ende, soll der Kinder unser Lutz, ich kühl den Mund, der ihr bist, vor der Biene, nicht auf Fieber, nur wo sind drei Hits. Let's go.